Kundgabe 599. Empfangen durch Bertha Dudde am 30.09.1938. Depressionen. Trägheit des Geistes und des Körpers. Achte auf jede Depression, die dich befällt, und sieh in ihr immer das Mittel, das der Herr anwendet, um die Seele gefügig zu machen seinem Willen. Siehe, ihr Menschen würdet ohne alle Scheu euch einer gewissen Trägheit des Geistes hingeben, würdet ihr nicht auch Stimmungen unterworfen sein, die sich so äußern, dass euer Denken in Mitleidenschaft gezogen wird. Eine Depression, die man zu ergründen sucht und dadurch zu beheben, wirkt sich immer nur vorteilhaft aus für den Geist. Denn es ist Aufgabe des Menschen, ununterbrochen tätig zu sein, auf dass sich die Tatkraft nicht vermindert. Und dies gilt sowohl vom Körper als auch vom Geist des Menschen. Ist der Zustand eingetreten, dass die Tatkraft vermindert ist, dann ist ein Erlahmen der geistigen sowie der körperlichen Tätigkeit zu befürchten. Und dies würde immer nur einen Rückgang bedeuten, was die göttliche Weisheit zu verhindern sucht, solange das Erdenkind aller Anregung und Vorbeugung willig folgt. Denn die Gefahr eines solchen Rückschritts ist zu groß, als dass sie übergangen werden könnte. Im Gegenteil, es muss ihr mit allen Mitteln entgegengetreten werden, was also wohlweislich geschieht, indem der Mensch solchen Depressionen ausgesetzt ist, die wieder Anlass geben zum Nachdenken und belebend wirken auf Körper und Geist. Und wer nur immer solche Niederschläge als Wiederbelebung für Geist und Körper auffasst und in diesem Sinn betrachtet, wird größten Nutzen daraus ziehen. Er wird aufmerken, von welcher Seite ihm Gefahr droht, und sich zur Wehr setzen, noch ehe der Zustand der Untätigkeit ihn befallen hat. So schützet der Herr die Seinen vor Ermüdung und vereinigt gleichsam den erzieherischen Zweck zu angeregter Tätigkeit, mit nachdenklichem Selbstbesinnen, wie klein und unzulänglich das Erdenwesen an sich ist. Und dadurch gelangt der Mensch wieder zur inneren Demut, wenn er in Gefahr ist, diese zu verlieren. Es muss die göttliche Weisheit sehr oft eingreifen, soll das Werk an der Seele gleichmäßig seinen Fortgang nehmen. Ihr Menschen seid so schwach und ohne Ausdauer, wäre es euch allein überlassen und würde euch die göttliche Gnade nicht unterstützen. So wäre jeglicher Fortschritt schwer. Es hat nichts in der Welt Bestand. Ein ewiges Wechseln und Verändern hält alles in ununterbrochener Tätigkeit. So muss auch ständig der Geist angeregt werden, und dies besorget Gott in vielfacher, immer anderer Art. Jedoch immer das Wohl der Kinder auf Erden im Auge behaltend und je nach Bedürfnis diese bedenkend, oft in schmerzlicher, aber auch in erhebender Weise. Doch immer ist das allein ausschlaggebend, welche Wirkung die Geschehnisse oder Empfindungen auf den Geist des Menschen ausüben. Selten gelingt es dem Menschen, alle Hindernisse, die das Leben ihm stellt, gleich leicht zu überwinden. So manches Mal verlässt ihn seine Kraft, und dann muss eine sichtbare Hilfe von oben kommen, die sich aber auch oft so äußert, dass sie nicht erfreut begrüßt wird. Eben in Gefühlsniederschlägen, die das Erdenkind derart belasten, dass es sucht, dieser Herr zu werden und sich so aus der es bedrohenden Gefahr des Ermüdens selbst befreit. Es sucht mit doppelter Kraft den Willen Gottes zu erfüllen. Es sucht wieder in den Zustand inneren Friedens zu gelangen und kann dies nur durch erhöhte Tätigkeit. Also hat auch jede Depression, so belastend sie dem Erdenkind erscheint, einen gewissen Segen in sich, so man diesen nur recht erkennt. Amen.